Tag, Bernice. Haben Sie Zeit für mich, Bernice? Ich muss Ihnen nämlich etwas sehr Wichtiges sagen. Etwas Wichtiges sagen? So komisch. César auch? Vielleicht ist es dasselbe? Nein, was ich Ihnen sagen will, davon weiß César nichts. Ich weiß. Deine Mutter hat dir erzählt, dass ich heute Morgen noch einmal um dich angehalten habe. Ja, das hat sie mir erzählt. Und jetzt willst du mir selber Bescheid geben? Ja. Ja, du stehst ja da und bringst kein Wort heraus. Komm, Fanny, ich will dir es leichter machen. Du willst wieder Nein sagen. Ja, was ist da zu tun? Mach dir keinen Kummer deswegen. Ich werde schon darüber wegkommen. Ich will nicht Nein sagen, Bernice. Also ja? Ich würde Ja sagen, wenn es noch ginge, aber es geht nicht mehr. So wie die Dinge jetzt stehen, werden Sie selbst nicht mehr wollen. Ich sollte nicht mehr wollen? Das wäre doch, das wollen wir doch mal sehen. Ich muss mich sehr zusammennehmen, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, aber Sie haben ein Recht darauf. Ich muss. Fanny, ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich bin nicht einmal der Einzige, der es weiß. Was? Marius ist ein paar Mal gesehen worden, wie er morgens von dir wegging. Wenn mir das einer vorhält, dann werde ich einfach sagen, na und? Ich bin doch auch kein reiner Jüngling gewesen. Schließlich werden doch auch Witwen geheiratet und geschiedene Frauen. Ja. Ich will dir was sagen, Fanny. Mir ist das eigentlich ganz recht so. Die Partie wäre sonst wirklich zu ungleich. Was kann ich dir bieten? Ein Heim, eine gesicherte Existenz, einen grauen Schnurrbart und sehr viel Liebe. Das ist zu wenig für so ein entzückendes Mädchen wie du. Durch das, was passiert ist, wird wenigstens ein kleiner Ausgleich geschaffen. Es ist noch etwas anderes, Bernice. Etwas viel, viel Schlimmeres. Du liebst ihn noch immer. Das ist. Du kannst ihn nicht vergessen und meinst, das musst du mir sagen. Bernice. Es geniert mich auch nicht. Du kannst ja nichts dafür. Denk an mich, Fanny, wenn 2 Jahre um sind, dann liegt das alles hinter dir und wenn er dann zurückkommt, dann laden wir ihn zu Tisch ein und du sitzt neben ihm und wunderst dich, dass du gar nichts mehr fühlst. Ich denke noch immer an ihn, das ist schon wahr, aber das ist es alles nicht. Was ich meine, das ist nicht wieder gut zu machen. Wie muss ich es denn aussprechen? Erraten Sie nicht, was ich meine. Ein Na. Doch. Es ist aus mit mir. Aber Fanny. Aus. Nicht einmal mehr umbringen darf ich mich. Ein Kind. Ein Kind, Fanny. Bist du auch sicher? Hat es dir der Doktor gesagt? Auch deswegen hast du dich krank gefühlt. Sie haben heute Morgen nur meine Hand angehalten. Ich hätte nur Ja zu sagen brauchen, aber ich habe es Ihnen doch sagen müssen. Ich wäre jetzt glücklich, wenn ich Ihre Frau werden würde. Aber ich habe ein Kind im Leib. Das will geboren werden. Und? Wie ist's jetzt? Magst du mich noch? Ach, das ist doch jetzt ganz undenkbar. Ob du mich nehmen willst, möchte ich wissen. Nehmen? Ich wäre Ihnen dankbar mein Leben lang. Und das Kind wäre mein Kind. Das bekäme meinen Namen. Sag einmal, Fanny, weiß jemand von der Sache? Der Arzt. Der darf nichts verraten. Und meine Mutter und Tante Claudine. Die werden nichts verraten. Und sonst niemand? Niemand. Und wann kommt er auf die Welt? Mein Kleiner? Ende Februar, Anfang März. Das sind 7 Monate. Das geht ja ganz gut. Also, wann heiraten wir? Wann Sie wollen. Nur möglichst bald natürlich, in 14 Tagen vielleicht. Ist das auch wirklich Ihr Ernst, Bernice? Haben Sie sich's gut überlegt? Da gibt's gar nichts zu überlegen für mich. Ich bringe kein Opfer. Weißt du, Fanny, die Kinderlosigkeit, das ist ja der Kummer meines ganzen Lebens gewesen. Und meine arme Frau, was hat die darunter gelitten? Alles hat sie versucht, alle Bäder und alle Kuren und schwedische Massagen und Gelübde und nach Lourdes ist sie gegangen. Noch auf dem Sterbebett hat meine Frau von Kindern fantasiert. Und heute noch, wenn ich auf der Straße einen Kinderwagen sehe, da muss ich wegsehen. Weißt du, Fanny, wenn man arbeiten soll und weiß nicht für wen, dann wird man allmählich bequem. Es geht mir gut, ja, ich habe mein Auskommen, aber andere haben mich überflügelt und das wäre nicht passiert, wenn ein Erbe da gewesen wäre. Du siehst, Fanny, ich bring kein Opfer. Im Gegenteil. Sie sind ein guter Mensch, Panier. Ach was? Ich danke Ihnen von Herzen, aber überlegen Sie sich's lieber noch ein paar Tage, ehe Sie mir antworten. Na, was ist denn nun schon wieder los? Bist du wieder zurück? Erwartest du einen Brief von Marius? Ich erwarte von keinem mehr etwas. Außer von Ihnen. Aber Sie sollen nichts aus Mitleid tun. Oh, Mitleid? Davon ist doch gar keine Rede. Ich schwöre dir, Fanny, noch nie hat ein Mann so egoistisch gehandelt wie ich jetzt. Natürlich wäre es noch schöner, wenn es von mir wäre, aber das weiß ja kein Mensch. Du darfst doch deiner Mutter nicht sagen, dass du mir das erzählt hast. Ich will keine Auseinandersetzungen, hörst du? Nein. Ich sage ihr nichts. Vanis! César! Vanis! Den möchte ich jetzt nicht treffen. Geh hier nebenan ins Zimmer. Vanis! Hör mal, Vanis. Ich muss dir etwas sehr Trauriges mitteilen. Um Gottes Willen. Monsieur Brun ist ertrunken. Das ist doch nicht wahr. Leider ist's wahr. Aber einem Massenmörder wie dir wird das ja nichts ausmachen. Großer Gott! Und ich bin schuld. Ja, dort drüben liegt er, am Quai. Irgendwas schlägt noch an ihm. Man weiß bloß noch nicht, ist die Taschenuhr oder das Herz. Dann ist er also nicht tot. Natürlich ist er nicht tot. Ein bisschen Wasser hat er geschluckt. War bloß ein Witz von mir. Ein feiner Witz. Reg dich nicht auf, Panis. Sage mal, du hast doch vor einiger Zeit bei Honorine um Fanny angehalten. Jawohl. Und die Fanny hat dich ausgeschlagen und hat sich mit meinem Marius verlobt. Also wenn ich was sage, was nicht stimmt, Panis, dann ruf halt. Schön, werde ich. Aber dann ist Marius fort aufs Meer. Und zwar wahrscheinlich für lange. Ich habe meine Augen im Kopf. Und außerdem erzählen es mir die Leute. Was denn? Dass du dir jetzt wieder Hoffnung machst. Dass du wieder hinter der Kleinen her bist. Und dass du wieder einmal dein Glück versuchen willst. Ist da was Wahres dran? Ich könnte dir antworten, dass sich das gar nichts angeht. Was, das geht mich nichts an? Nicht das Allergeringste. Aber ich habe nichts zu verbergen und alles geschieht ganz in Ehren. Warum soll ich es dir also nicht sagen? Jawohl, ja. Ich habe noch einmal um die Fanny angehalten und jetzt hat sie ja gesagt und in 14 Tagen ist Hochzeit. Oder auch nicht. Was sollte das heißen? Kommt dein Sohn zurück? Leider nein. Der bleibt noch 2 Jahre weg und misst den Ozean. Aber aus der Heirat wird nichts. Einfach, weil ich nicht will. Das ist auch ein Grund. Oh ja, mein Lieber, das ist ein Grund. Fanny ist die Marius seine Frau. Zwar vor dem Gesetz noch nicht, aber das sind bloß Formalitäten, die werden nachgeholt. Und wenn die Fanny nicht warten will? Die will warten, einfach weil sie ihn liebt. Ja, die will so gerne warten, dass sie mir eben ihr Ja-Wort gegeben hat. Oh, das kannst du einem anderen erzählen. Es ist doch keine 10 Minuten her, da hat sie Ja gesagt. Hat? Hat. Nein. Doch. Mach einem doch nicht alles nach. Aber ich weiß schon, wie das zusammenhängt. Du hast sie der Honorine einfach abgekauft. Du hast ihr eine Rente versprochen und da hat sie dir ihre Tochter verkauft. Natürlich, und die Fanny, die lässt sich auch so ohne weiteres verkaufen. Die Alte hat dir die Hölle heiß gemacht. Da hat das Mädchen sich nicht mehr zu raten gewusst und hat schließlich Ja gesagt. So ist das gewesen. Sowas kommt doch nur in schlechten Romanen vor, das weißt du doch selber. Du, was du da vorhast, ist einfach widerwärtig. Das möchte ich dir doch in aller Ruhe gesagt haben. Widerwärtig, abstoßend, ekelerregend. Panis, du ekelst mich an. Na gut, dann ekel ich dich an, da kann ich auch nichts machen. Du sollst mich aber nicht anekeln. Benehm dich gefälligst wie ein ritterlicher Provenzale und nicht wie ein dreckiger Krämer. Das ist ganz ausschließlich meine Privatangelegenheit. So, deine Privatangelegenheit. Da muss ich dir leider eine Eröffnung machen. Hör mal gut zu. Am Tag der Trauung stelle ich mich vor der Kirche auf. Und warte auf dich. Vor der Trauung oder nach der Trauung? Vor der Trauung. Vor der Trauung, ja. Und schlage dir mit einem Hammer den Schädel ein. Also gut, dass du mir das sagst. Dann stecke ich also meinen Revolver ein und wenn ich dich bloß von Weitem sehe, so schieß ich. Aber mit keinem Kinderspielzeug. Sondern mit dem da. Donnerwetter. Ist das ein Ding? Fehlen bloß die Räder, dann wär's eine Kanone. Jetzt will ich dir mal was sagen, Cäsar. 40 Jahre kenne ich dich jetzt. Seit 40 Jahren sagst du alter Freund zu mir. Aber du bist nicht mein alter Freund, mein alter Quälgeist bist du. Mein alter Tyrann. Was fällt dir denn ein? Angefangen hat's schon damals, wie wir beide noch klein waren. Schon damals hast du mich tyrannisiert. Was ich gemacht habe, war nicht recht. Du bist ja irrsinnig. Deinen Schulranzen habe ich dir tragen dürfen. Mein Frühstücksbrot hast du mir weggeschnappt. Und ich hab deine Strafarbeiten habe ich gemacht. Und du bist dabei gesessen, hast meine Schokolade aufgefressen. Und so ist das weitergegangen. Aber du hast ja Verfolgungswahnsinn. Und 15 Jahre später, wie ich in die Marie Roucouleur verliebt war, da hast du uns auseinandergebracht. Und weswegen? Aus Eifersucht. Das ist ja großartig. Ich war eifersüchtig auf die Marie Roucouleur. Die war ja scheußlich. Die war ja mager wie eine Ziege. Und geschielt hat sie auch. Und die war gar nicht mager. Schlank war sie. Und geschielt hat sie auch nicht. Einen Silberblick hat sie gehabt. Und das ist bekanntlich sehr reizvoll. Das ist kolossal reizvoll. Aber du warst nicht eifersüchtig auf sie, du warst eifersüchtig auf mich. Und jetzt sag bloß noch, dass ich pervers bin. Und du hast deinen Sklaven nicht hergeben wollen. Deswegen hast du uns auseinandergebracht. Und seither ist immer dasselbe. Warum hast du dir es denn gefallen lassen? Oh, das will ich dir sagen. Weil du so ein Riesenmaul hast. Jawohl, ein Riesenmaul hast du und sonst gar nichts. Aber jetzt hör das auf. Du bildest dir ein, du kannst die Heirat auseinanderbringen? Nein! Da wird nichts draus, so wahr ich hier stehe. Ich schieße dir ein Loch in den Kopf. Ich bring dich um. Hol dir lieber einen Schnaps. Dir zittern ja die Beine. Mit so einem verrückten Hampelmann wie dir mag ich überhaupt gar nicht reden. Ich werde mit der Fanny sprechen. Dann werden wir ja sehen, ob sie dich heiratet. Mit der Fanny kannst du sprechen. Und zwar gleich hier. Fanny! Hier? Fanny ist bei dir? Fanny! Cäsar möchte ich sprechen. Was ist los, Fanny? Hör, Fanny. Cäsar will nicht, dass wir heiraten. Er hat sogar mit Gewalt gedroht. Cäsar glaubt, ein Recht auf dich zu haben, weil sein sauberer Sohn dich verlassen hat. Sag ihm, wie du dazu stehst. Halt, Fanny. Er stellt dir die Sache nicht richtig dar. Ich habe nur gesagt, dass du die Marie seine Braut bist. Er hat dich zwar momentan verlassen, aber du wartest doch, bis er wiederkommt. Du weißt ja, er kommt wieder. Cäsar, ich kann nicht 2 Jahre warten. Was, du kannst nicht? Aber du musst ja auf ihn warten. Du liebst ihn doch. Ja, ich lieb ihn. Da siehst du. Ich muss aber heiraten, Cäsar. Aber doch nicht den ersten besten alten Affen, der Geld hat. Na, erlaube mal, ja? Wenn ich könnte, würde ich 10 Jahre lang auf Marius warten. Aber ich kann nicht. Wenn Panis mich noch will, dann heirate ich ihn. Aha, also jetzt fange ich langsam an zu begreifen. Also deswegen hat Marius fort müssen. Was du da immer so zusammengeredet hast, es sei für sein Glück, das war also lauter Getue. Los sein hast du ihn wollen, einfach weil Panis mehr Geld hat. Das glaubst du doch selber nicht. Och, es gibt ja mehr Beispiele für sowas in deiner Familie. Deine Tante Zoe hat es ja auch verstanden, so alte Hampelmänner tanzen zu lassen. Na gut, ich werde es ihm schon schreiben. Und wenn er noch Gewissensbisse hat dir gegenüber, die werde ich ihm austreiben. So, ich schätze es aber genug. Halt endlich dein Maul! Schimpfen, Panis. Sagen Sie ihm die Wahrheit. Die müsste er schon längst begriffen haben, wenn er nicht so ein Idiot wäre. Was denn? Was müsste ich begriffen haben? Sagen Sie es ihm doch, Panis, bitte. Dein sauberer Sohn hat sie sitzen lassen. Aber in welchem Zustand hat er sie sitzen lassen? Idiot! Na, vielleicht verstehst du es jetzt. Ja. Du bekommst ein Kind? Ja. Du bekommst von Marius ein Kind? Womöglich 2? Zwillinge gibt's ja auch. Sie kriegt ein Kind? Und du unterstehst dich und willst mir das wegnehmen? Ach, was dir? Natürlich mir, wen denn sonst? Augenblicklich kommst du mit, Fanny. Du gehörst zu mir, mitsamt meinem Enkel. Was hat denn Panis damit zu tun? Nein, Cäsar. Hören Sie mich an. Sie haben sich das alles nicht überlegt. 2 Jahre dauert's noch, bis Marius kommt. Wenn er nun aber nicht mehr zurückkommt? Ja, weil, wie kannst du denn sowas zu mir sagen? Ich habe über all das nachgedacht. Ich denke an meine Mutter, ich denke an das Kind, ich denke an die ganze Familie. Es ist besser, ich werde Panis seine Frau. Dann sind alle zufrieden. Auch Marius. Ja. Wenn ich die Fanny heirate, dann hat das Kind doch einen richtigen Namen. Panis wird es heißen. Ja, also, Wenn es schon Panis heißen soll, dann wenigstens Marius Panis. César Marius Panis. Oh, abgemacht. César Marius Panis. Du kannst ja Pate stehen bei ihm. Du kannst es sehen, so oft du nur magst. Ich werde schon nicht unvernünftig sein. No, und wenn es nur ein Mädchen wird? Ein Mädchen? Was fällt dir denn ein, was du manchmal für Ideen hast? Wo steckst du denn, Fanny? Komm, Claudine. Den ganzen Tag bin ich hinter dir her, Dag César. Dag, Honorin. Hier würdest du doch sein dürfen, Honorin. Dag, Claudine, wie geht's Ihnen denn? Todmüde bin ich vom Herumrennen. Also hier kann man ja nun gratulieren. Wozu denn? In 14 Tagen ist ja Ihre Hochzeit. Was? Wirklich? Wirklich? Ja, wir sind einig. Ein Glück hat der Panis. Du hast ihm doch nichts gesagt. Nein. Und Gott sei Dank. Also, da hätten wir jetzt die ganze Familie beisammen. Bloß ich gehöre nicht dazu. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Wollen Sie vielleicht mich heiraten? Ja, es ist alles nicht ausgeschlossen. Es passieren ja jetzt die tollsten Dinge in der Welt. Aber zuerst einmal stehe ich Pate beim ersten Kind, was, Panis? Na, wart nur erst ab, bis es unterwegs ist. Ihr werdet schon Kinder kriegen. Ein halbes Dutzend womöglich. Ein halbes Dutzend ist vielleicht übertrieben. Manchmal schießt ein Besen. Also, eins oder zwei, das will ich stark hoffen. Selbstvertrauen hat der Junge. Fanny, arbeitest du noch lange? Es ist doch schon spät. Nein, nein. Noch ein paar Buchungen. Wie sieht er denn aus? Er ist ein bisschen heiß. Aber das kommt vom Zahnen. Das hat nichts zu bedeuten. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ist der Chauffeur noch nicht von der Bahn zurück? Sie waren ja viel zu früh da. Panis ist doch immer eine halbe Stunde zu früh an der Bahn. Ans Reisen hat er sich immer noch nicht gewöhnt. Geschäftsreisen nach Paris? Sowas hat es früher auch nicht gegeben. Das ist ja eine ganz neue Mode. Sag einmal, Mama, was mischst du dich eigentlich? Ja, euer Geschäft blüht. Und wer ist schuld daran? Du. Ach, aber was fällt dir ein? Ich hab doch meine Augen im Kopf. Panis ist 20 Jahre jünger geworden. Ob das allerdings für einen alten Mann so günstig ist, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Gute Nacht. Aber wenn der Kleine unruhig wird heute Nacht, dann weckst du mich. Ach, was soll denn sein? Er kriegt einen Backenzahn. Man sieht ihn noch nicht, aber mit dem Finger kann man ihn fühlen. Gute Nacht, Fanny. Gute Nacht, Mama. Fanny! Ist jemand da? Ich bin's. Marius. Hoffentlich bist du nicht erschrocken. Ich bin's. Marius. Marius. Und dann bin ich erst gekommen, meinen Vater besuchen. Aber ich muss dich doch sehen. Wenigstens guten Abend sagen. Ich wollte schon zu Bett, aber ich hätte nicht schlafen können. Da bin ich durchs Fenster hinaus. Du weißt ja, wie früher. Komm mal rein. Etwas trinken. Er ist verreist nach Paris. Dann ist die Malessila so eher zurückgekommen, als beabsichtigt war. Nein. Die Malessila ist in Australien. In Sydney, im Trockendock. Wir haben Seeschäden gehabt. Recht schwere sogar. Ein Teil von unseren nautischen Apparaten ist kaputt. Die müssen in Paris repariert werden. Und du hast die Apparate zurückgebracht? Ich und noch zwei Mann. Einer von den Professoren ist auch dabei. Sie sind schon voraus nach Paris. Und du? Ich fahre morgen früh nach. Oder schon heute Nacht. Es geht noch ein Zug. Und musst du dann wieder zurück nach Australien? Ich könnte. Aber ich muss nicht. Ein Ersatzmann wäre leicht gefunden. Ich habe mit dem kleinen Plümerl gesprochen. Den treibt's so wie mich damals. Weißt du noch? Und du treibst dich nicht mehr? Das will ich nicht direkt sagen. Aber weißt du, das ist ja doch immer so. Sobald man das hat, wonach man sich gesehnt hat, dann versteht man nicht mehr, warum man so versessen darauf war. Dann bist du also nicht glücklich als Seemann. Natürlich bin ich glücklich. Sehr glücklich sogar. Und du? Ja, ich... Mir geht's auch gut. Ich habe einen braven Mann. Ein schönes Heim? Oh ja, das auch. Und ein Kind? Ja. Hat dir das dein Vater erzählt? Ja. Ich wundere mich eigentlich, dass er mir es nicht geschrieben hat. César Marius habt ihr es getauft. Ja, das hat sich dein Vater gewünscht. Das freut mich. Was hat dir dein Vater denn sonst noch erzählt? Sonst? Dass es ein reizender Junge ist und dass er schon laufen kann. Das hat mich eigentlich gewundert. Kinder mit 8 Monaten können doch sonst noch nicht laufen. Er ist schon ein bisschen älter, fast 9 und weit voraus für sein Alter. Dann muss Panis doch glücklich sein. Ja, das ist er auch. Du siehst gut aus, Fanny. Du auch, Marius. Bei mir ist's die Seeluft. Und bei mir ist's mein friedliches Leben. Aha. Ja, dann gehe ich jetzt also wieder. Auf Wiedersehen, Marius. Auf dem Rückweg von Paris kommst du doch wieder vorbei. Nein. Wir fahren direkt von Le Havre mit der Australia. Das ist ein englisches Schiff, weißt du. Die sind angenehm. So schön sauber. Und schneller auch als die unseren. Also, sag deinem Mann einen schönen Gruß. Es tut mir leid, dass er verreist ist. Also? Auf Wiedersehen. Fanny. Nein, Marius. Hast du Angst vor mir? Nein, ich habe keine Angst vor dir. Warum hast du mir nicht geschrieben? Und du? Ich habe dir geschrieben, mehr als einmal. Aber dann habe ich den Brief immer wieder zerrissen. Ja, warum? Weil ich deine Pläne nicht stören wollte, deine Heiratspläne. Du hast doch ganz genau gewusst, wie es damit stand. Das habe ich nicht gewusst. Jedenfalls nicht genau. Zuerst war ich überzeugt von deiner Aufrichtigkeit. Panis und sein Geld sind dir lieber, habe ich gedacht, und bin fort. Aber dann kamen die Zweifel. Am Ende habe ich mir gedacht, du warst doch nur ein Vorwand. Sie hat mir die Freiheit geben wollen. Aber dann habe ich gehört, dass ihr wirklich geheiratet habt. 6 Wochen nach meiner Abfahrt war schon die Hochzeit. Ach, Marius. Alles, was wir jetzt sagen können, hat doch keinen Zweck. Geh bitte. Lassen wir das Vergangene ruhen. Das Vergangene ruht aber nicht. Ich sehe ja, wie es steht bei dir. Du hast einen Mann, ein Kind und ein Haus. Ich habe hier nichts mehr zu schaffen. Ich gehe ja schon. Aber ein paar Fragen musst du mir vorher beantworten. Was hast du denn von deinen Fragen? Warum hast du Panis so rasch geheiratet? Warum hat mir mein Vater nicht geschrieben, dass du ein Kind hast? Ich weiß nicht, Marius, geh. Wieso ist das Kind 7 Monate nach der Hochzeit zur Welt gekommen? Woher weißt du denn das? Dort hinten hängt eine Fotografie mit der Taufgesellschaft und das Datum steht drauf. Es ist eben vorzeitig zur Welt gekommen, das kommt doch vor. Ja, das kommt vor. Aber warum wird dann behauptet, das Kind sei erst 8 Monate und es ist doch 10? Ich verliere dich an, Marius, geh jetzt. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder Panis ist der Vater, dann warst du schon vor der Hochzeit seine Geliebte. Oder das Kind ist von mir und dann bin ich ein Schuft. Das bist du nicht. Du hast's ja nicht gewusst. Es ist also wahr? Was kann das alles jetzt noch helfen? Warum hast du mich denn fortgehen lassen? Du hast mir's nicht gesagt. Ich hab's nicht gewusst. Ich habe mich wohl elend gefühlt. Aber das habe ich nur auf die Aufregung geschoben. Ich bin erst später auf den Gedanken gekommen. Warum hast du mir denn nicht geschrieben? Du warst für 2 Jahre fort. Was hätte ich tun sollen? Da habe ich Panis alles gesagt. Er hat mich trotzdem genommen und war noch glücklich. Fanny, ich bitte dich. Ich hab dir schon verziehen. Du hast eben nicht gewusst, wie lieb ich dich hab. Das war ein Rausch damals. Ein Fieber. Ich habe einfach fort müssen, Fanny. Und in der ersten Zeit war ich ja auch glücklich. Ich weiß. Ich habe deine Briefe gelesen. Beinahe vergessen hatte ich dich in der ersten Zeit. Aber dann hat's mich langsam wieder gepackt. Besonders abends, weißt du, ganz spät in der Hängematte. Da habe ich immer denken müssen an dich. Nicht, Marius, nicht. Und je länger die Reise gedauert hat, desto ärger ist das geworden. Nicht bloß abends mehr, wenn alles still war, nein. Den ganzen Tag. Immer sah ich dich neben deinen Körben sitzen. Ich habe deinen Geruch gespürt. Und die Nähe deines Gesichts. Nein, Marius, das ist nicht gut. Du darfst nicht. Es ist zu spät jetzt. Sag nichts mehr. Und dann, eines Tages, ist etwas Schlimmes passiert. Wir waren schon sehr weit, in der Nähe von Samoa. Da habe ich an dich gedacht, wie so oft. Und auf einmal habe ich nicht mehr gewusst, wie du aussiehst. Ich habe dein Gesicht vergessen gehabt. Ich habe meinen Kopf in beide Hände genommen und habe die Augen fest zugedrückt. Aber da war alles schwarz. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Und es war ganz sonderbar. Davon ist mein Verlangen nur schlimmer geworden. Und am nächsten Tag ist dann der Brief gekommen, in dem stand, dass du geheiratet hast. Da kamen mir die Tränen, Fanny. Ich habe auch geweint, Marius. Jetzt kann ich's dir ja sagen. Nur deinetwegen bin ich zurückgekommen. Nur deshalb habe ich mich für diesen Rücktransport gemeldet. Ich habe ja nicht gewusst, was werden sollte. Ich habe nur gedacht, vielleicht liebt sie dich doch noch. Fanny. Fanny, ich muss dich küssen. Fanny, ich muss. 2 Jahre habe ich darauf gewartet. Nein, Marius, nein. Das darfst du nicht. Oh. Das dürfen wir nicht. Halt, Kinder! Nein, so geht das nicht. Ihr dürft Panis nicht vor seinen alten Möbel blamieren. Warum hast du mir verschwiegen, dass das Kind von mir ist? Was für ein Kind? Ich habe ihm alles gesagt. Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe ein Recht auf Fanny und auf das Kind. So, das scheint mir höchst zweifelhaft. Was dir scheint oder nicht scheint, darauf pfeife ich. Entschuldige, Papa. Oh, bitte, bitte. Du bist ja jetzt ein Mann. Und ich sehe das mit Vergnügen. Aber jetzt kommst du mit. Du hast hier bei Madame Panis nichts zu suchen, solange ihr Mann nicht da ist. Ich bleibe hier. Das wirst du dir noch sehr überlegen. Panis hat gehandelt wie ein anständiger Mann. Jetzt benimm du dich ebenso. In unserer Familie hat es schon alles Mögliche gegeben. Schmuggler, Seeräuber, Rindviecher und sogar einen ganz gewöhnlichen Gastwirt. Aber Schweine hat es noch keine gegeben. Da wärst du das Erste. Fanny! Da kommt mein Mann. Ich bin's, Fanny. Wieso bist du denn noch auf? Du hast doch nicht den Zug versäumt. Ich war eine halbe Stunde zu früh da, zum Glück. Denn an der Bahn habe ich Dr. Sigalon getroffen. Und weißt du, was der mir erzählt hat? Ja, was ist denn das? Ja, wir haben Besuch bekommen. Marius? Das ist aber eine Überraschung. Guten Abend, Panis. Bist du denn schon zurück von deiner Fahrt? Nur vorübergehend. Großartig siehst du aus in deiner Uniform und stärker und größer bist du auch geworden. Man erkennt dich ja kaum mehr. Sie sehen auch anders aus, Panis. Ja, das habe ich ihm erst heute Mittag gesagt. Er ist 20 Jahre jünger geworden. Also, was war auf dem Bahnhof, Panis? Wieso bist du nicht weggefahren? Ja, ich gehe da auf dem Bahnsteig spazieren mit Dr. Sigalon. Wisst ihr, was der mir erzählt? Der kleine Bourdet hat den Keuchhusten. Was ist los? Ja, seit 10 Tagen schon und ganz gefährlich. Man weiß noch nicht, ob er durchkommt. Oh, das arme Kerlchen. Ja, aber was sagst du zu seiner Mutter? Jeden Tag kommt die hier ins Haus und sagt uns kein Wort. Und leiht sich die Spielsachen von unserem Kleinen aus. Aber das ist ja unglaublich. So ein Keuchhusten ist doch furchtbar ansteckend. Den kriegt man ja vor bloßem Anschauen. Und da schnappt so ein Kind nach Luft und verdreht die Augen und ist weg. Ich bin natürlich nicht abgereist. Ich hab dir's doch sagen müssen. Na, die Person setzt mir keinen Fuß mehr hier herein. Die in Paris können warten. Morgen geht ja auch noch ein Zug. Wie geht's denn dem Kleinen? War ein bisschen heiß war heute. Heiß? Mit dieser Frau Bourdet werde ich mal morgen ein Wörtchen reden. Da hat er den Fieber, Fanny. Misst ihn doch mal. Ja, das werde ich gleich tun. Sei nicht böse, Marius, dass wir diese Sache hier vor dir besprechen, aber das ist doch sehr wichtig für uns. Hm. Ja, du hast also nicht lange Urlaub, Marius. Das kommt darauf an. Wenn ich will, kann ich bleiben. Ja, und willst du? Das hängt von verschiedenen Umständen ab. Von Ihnen und Fanny. Also fang nicht schon wieder mit diesen Auseinandersetzungen an. Halt endlich den Mund. Ich verstehe nicht recht. Ja, Panis. Ich habe Fanny immer als meine Frau betrachtet. So, betrachtet hast du sie. Da gibt's aber gar nichts zu betrachten. Fanny ist meine Frau. Ich betrachte sie nicht so, sondern sie ist's. Und sie ist die Mutter meines Kindes. Sind Sie denn auch der Vater? Paris, mach ich es. Seit anderthalb Jahren warte ich auf diesen Augenblick. Seit anderthalb Jahren frage ich mich jeden Abend beim Einschlafen. Und wenn er morgen wieder da ist, was dann? Was werde ich ihm antworten? 100 Mal habe ich mir das alles zurechtgelegt. Und jetzt stehst du da vor mir und ich bringe kein Wort heraus. Er sieht nicht krank aus, Bernice. Und er schläft auch ganz ruhig. Und die Temperatur? Mama wird ihn messen. Marius. Und auch du, Fanny. Komm, wir wollen in Ruhe darüber reden. César weiß ja über alles Bescheid. Ich habe eine große Dummheit gemacht vor 1,5 Jahren. Fanny hat mir damals nicht die Wahrheit gesagt. Und von dem Kind wussten wir alle noch nichts. Aber daran können wir doch nicht alle kaputt gehen. Wieso? Sie müssen mir zurückgeben, was mir gehört. Ich liebe Fanny. Ja, das glaube ich dir. Die Fanny zu lieben, das ist weiter kein Kunststück. Aber zu entscheiden hat sie. Fanny, sag, wie du denkst. Nimm keine Rücksicht auf mich. Du bist jung, ich nicht mehr. Ich bin so lange allein gewesen, da werde ich es schon wieder ertragen. Aber red doch keinen Unsinn, Panis. Was soll denn mit dem Kind werden? Das Kind gehört mir. Nein! Marius, das Kind ist mein Alles. Es ist meine Zukunft, mein Leben. Das Kind geb ich nicht her. Herrgott, ich muss doch sehen, wie viel Fieber hat. Ich bin doch der Vater. Nein, Marius. Du bist sein Vater gewesen, ehe es zur Welt kam. Und wie es dann auf die Welt kam, da war es ein kleines Wesen, keine 6 Pfund schwer. Jetzt ist es ein schöner, starker Junge, Marius. Durch wessen Liebe denn? Durch deine doch nicht, Marius. Weißt du denn überhaupt, was das heißt? Als das Kind auf die Welt kam, da wog es 6 Pfund und heute wiegt es 18 Pfund. Weißt du, was das heißt, diese 12 Pfund mehr? Diese 12 Pfund mehr, das sind 12 Pfund Liebe. Und dabei ist Liebe so was Luftiges und Leichtes wie Zigarettenrauch. Davon gehört viel dazu, um 12 Pfund zusammenzubringen. Ich habe meinen Teil dazugegeben, gut, sie auch. Aber wer am meisten gegeben hat, das war er. Und du, was hast du gegeben? Das Leben. Ah, da hast du ja sehr viel dazu getan. Aber die Hunde tun das auch und die Stiere. Übrigens kannst du gar nicht sagen, dass du ihm das Leben gegeben hast. Es hat sich's von dir genommen. Du hast es ja nicht gewollt. Ich möchte doch wissen, wer eigentlich der Vater ist. Der, dem das Kind sein Leben verdankt. Oder der, der die Milch bezahlt hat. Der, der am meisten liebt. Schau, Marius. Du hast mich sitzen lassen mit dem Kleinen. Niemand war da, um für dieses Kind zu sorgen. Aber jetzt ist es nicht mehr das gleiche Kind. Es ist hier im Haus zur Welt gekommen und die ganze Familie von Panis hat sich darum gekümmert. Das Kind wirst du nie bekommen, Marius. Es ist nicht mehr deins. Warum hast du mir denn nicht gleich gesagt, dass du mich nicht mehr liebst? Doch, Marius. Doch. Dein Vater ist dabei. Da traue ich mich, dir es zu sagen. Ich liebe dich, Marius. Ich habe dich immer geliebt. Und das wird auch nie anders werden. Als du vorhin ins Zimmer kamst, hat es mir den Atem genommen. Die Beine waren ganz schwach. Wenn du mich da an der Hand genommen hättest, ohne ein Wort zu sagen, ich wäre mit dir gegangen, gleich viel wohin. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt denke ich an mein Kind. Es ist doch meins. Oh nein, jetzt nicht mehr. Sieh, Marius, in meiner schweren Stunde, wie die Schmerzen kamen, da ist er neben mir gesessen. Und ich habe seine Hand gehalten. Es war schlimm und es hat viele Stunden gedauert. Und ich habe meine Nägel in seine Hände eingekrallt, bis in sein Blut. Man sieht heute noch die Narben. Aber er trägt sie, nicht du. Nein, Marius. Geh. Es ist richtig so. Fanny! Was ist denn? Das Kind hat 40,5. Ich habe den Arzt angerufen. Ich gehe mit gegen. Um Gottes Willen. Was heißt denn das 40,5? Das heißt Keuchhusten. Keuchhusten. Das ist doch eine Erkältung. Erkältung, du Idiot. Ach, übertreib doch nicht. Was verstehst denn du davon? Super, hört sich doch still, Doktor. Hört doch mal. Ihr handelt es sich doch um Minuten. Meinen Kragen werde ich doch noch zumachen dürfen. So kann ich mich vor den Damen nicht zeigen. Oh, auf Ihren Kragen scheiße ich. Sie, aber nicht ich. 37,5. Was? Mama hat ihre Brille verlegt. 37,5 hat das Gott Kind. Gott sei Dank. Was heißt hier Gott sei Dank? Sind Sie wahnsinnig geworden? Wecken einen da auf mitten in der Nacht. Das ist heute schon das 8. Mal. Dem Kind fehlt nichts. Das Kind ist so gesund wie der Papst. Aber um 3 Uhr nachts liegt es immer im Sterben und ich muss raus aus dem Bett. Verehrte Dame, ich bin weiß Gott ein höflicher Mann. Ich bin Ritter der Ehrenlegion und Mitglied der Akademie von Marseille. Aber hier gibt's wirklich nur einen Ausdruck und der heißt... Ihr könnt mich. Sag Sie mal, Sie sind wohl böse, weil unser Kind nicht stirbt. Jetzt sind Sie einmal da, dann sehen Sie sich auf alle Fälle mal an. Sie alter Krawallschuster, Sie. Bezahlen müssen wir Sie ja doch. Also dann her mit dem Thermometer. Na, kommen Sie, Doktor, bitte hier durch. Ja, ich weiß nicht. Ich platze hier so hinein in alles. Ich komme mir ganz überflüssig vor. So, na. Gott sei Dank, dass du es endlich einsiehst, du Dummkopf. Ja, dann gehe ich also. Mein Zug geht in 2 Stunden. Du schmeißt mich hinaus, du hast mich also auch nicht mehr lieb. Erstens geht dein Zug in 1 Stunde, zweitens habe ich dich noch lieb und drittens schmeiße ich dich nicht hinaus. Aber du musst jetzt gehen. Du bist jetzt groß, hast einen Bart. Einen Bart. Du kommst schon allein zurecht. Der Kleine da drin nicht. Nun geh schnell und sag Adieu. Adieu? Nein. Bringst du mich zur Bahn, Papa? Selbstverständlich, mein Kleiner.